stehen, was mein Herz dir gehört. Ich träume mit offenen Augen, ich träume, Geliebte, von dir. Komm doch, du herrliches Wesen, ach komm doch, Geliebte, zu mir. Du bist mein Morgenrot, du bist mein.